Augen dick, komm ich voll fertig hin. Und ich ficke nur Bitches, die nicht volljährig sind. Denn ich steh nicht drauf, wenn die ganze Faust in deine Foot passt und der Lappen runterhängt, so wie ein Rucksack. Wildwuchs-Sound ist mein Leben bis zum Tod. Und können sich neider nicht benehmen, ja dann regeln wir das schon. Denn wir sind Gang Gang, so wie radikale Fußballhools. Und keiner will sich vorstellen, welcher Vagina ist du grad tust. Was heißen Freezy und der Rest der Bande? Und du stotterst auf der Bühne und bringst nicht mal deinen Text zustande. Einfach nur Shit, so wie Scheiße auf dem Slip oder der Rest auf meinem Schwanz, wenn du breitbeinig sitzt. Gib deiner alten Saft, als würde sie Gröbi kosten. Doch bevor es losgeht, erstmal schön auf ihre Möse rotzen. Bei meinem Text siehst du, wie Friseusen glotzen. Dein Niveau ist im Keller, wie so manche Ösi fotzen. Wildwuchs übernimmt, Wildwuchs ist die Gang. Und der Wildwuchs spricht den Slang. Und der Wildwuchs fickt die Gang. Und der Wildwuchs hat übernommen, deine Slut ist gekommen. Wildwuchs ist die Gang, Wildwuchs, Wildwuchs ist die Gang. Übernahme, Übernahme, Gang. Und der Gang, und der wie ich auf deine Gang spucke, sind ja nur Fans, nur der erobern das Land, denn Wildwuchs übernimmt. Asozial für dich ist hier kein Feature bestimmt. Ich war mal einer von den guten Hip-Hop Represent und Wu-Tang. Jetzt häng ich mit der Crewman, pass besser auf, wir shooten. AK-47, hör dir meine Parts an. Wir schießen, wenn wir nicht den Tag lang Weed ziehen. Und du kannst nicht mal einen Text schreiben. Deine Bitch wird heiß, wenn ich sie anmach wie ein Glätteisen. Schau mal auf das Benz-Zeichen, glänzt geil. Wenn ich hier mit meinem 6er Golf ramme, sieht man nur mehr einen Brennstreifen. Und du verschwindest von der Fahrbahn. Ich schieb Conchita ihren Schwanz in den Darmtrakt. Ah, jetzt wird die Tunte gleich singen. Dennis würde hier seine Mutterlein bringen. Stimmt. Und ich seh ganz klar, dass du nicht flown kannst, obwohl du sogar ein Mikrofon hast. Er drosselt dich und den Notarzt, du bist weg. Ich schlepp deine Ho ab und das nur um mir zu sagen, dumme Fotze, bin vergeben. Hier ist Dennis Nummer, wenn du unter 14 bist, wird erst gegeben. Wildwuchs übernimmt, Wildwuchs ist die Gang. Und der Wildwuchs spricht den Slang. Und der Wildwuchs fickt die Gang. Und der Wildwuchs hat übernommen, deine Slut ist gekommen. Wildwuchs ist die Gang, Wildwuchs, Wildwuchs ist die Gang. Übernahme, Übernahme, Gang. Und der Gang, und der wie ich auf deine Gang spucke, sind ja nur Fans, nur der erobern das Land. Denn Wildwuchs übernimmt. Asozial für dich ist hier kein Feature bestimmt. Es wird so andere Seiten, doch was kann ich bedenken? Der Samen verzweifelt, halt allein, so nix zum Zwängen. Der Wut, die Sirene, die VU, da euch kleb an die Uhr. Denn ich schrei, vergiss das Blut, was jetzt heißt. Ich war recht fangen in einem alten Stollwerk. Freut euch, in euch am Kopf, verbrüht der Geist. Ihr sollt das schreien, euch eine erste Mission. Der Fuhr nicht Stift und Siedel. Schreibt der Punchern auf, passt auf, ich zieh die Fäden. Der Tod schaut euch in Dorn, während es leid. Auch schreibt auf euch aus, der guter Sinn und werdet klar fresh. Hab euch erleben und der Kontrolle. Ich war voll dafür, dass mein voll dafür. Jetzt hackelt's am Strich und mir zu zahlen dafür. Todesängste und bereits euch Awakeness. So einfach kommt's mir nicht davon. Leider echt nicht, mit der ich komm und es spül. Weil verlieren ist euch ein Nachnamen. Sagt es wohl verschwunden, mit mir echt niemals noch dran. Wildwuchs übernimmt, Wildwuchs ist die Gang. Und der Wildwuchs spricht den Slang. Und der Wildwuchs fickt die Gang. Und der Wildwuchs hat übernommen, deine Slut ist gekommen. Wildwuchs ist die Gang, Wildwuchs, Wildwuchs ist die Gang. Übernahme, Übernahme, Gang. Und der Gang, und der wie ich auf deine Gang spucke, sind ja nur Fans, nur der erobern das Land, denn Wildwuchs übernimmt. Asozial für dich ist hier kein Feature bestimmt.